Spiele sind Spiegel unserer Welt. Sie zeigen uns, was gehen könnte. Jeder weiß Bescheid. Du bist der Held, rettest viele Menschen oder bringst den Untergang zu uns. Fühlst dich wohl, tauchst hinab in diese Kunst. Manche können's nicht mehr trennen, verlieren sich dort draußen. Eine Welt wird ausgeblendet, die andere wird ihr Zuhause. Schütt ein bisschen Wut dazu, der Zehnte der Familienbrut. Mama trinkt und Papa sucht den nächsten Grund, um auszuholen. Sie rauszuholen aus diesem Sumpf wird schwer, zu viel läuft verkehrt. Ich würde gerne jedem helfen, diesen Hass schnell zu verlieren. Bisher noch nicht geschafft, verdammt. Dann kommen die Medien und sagen, Counter-Strike ist schuld daran. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Ihr wollt's verbieten, toll von euch, aber Amokläufer kenn ich nicht. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Beweise mir das Gegenteil, Amokläufer kenn ich nicht. Ja, sie haben Zeit verbracht mit Games, das mag sein. Doch dem auf den Grund gehen bringt halt keine Schlagzeilen. Und wer muss nun drunter leiden? Die, die's nur zum Spaß betreiben. Teamplayer, Gamer, das Gespött des Pöbels mittlerweile. Dankeschön, Deutschland, dass du für mich schon voreinscheidest. Kunst einfach entstellst, einfach wegwirfst und wegschneidest. Oh mein Gott, diese Nazi-Flagge. Oh mein Gott, hat die Wumms diese Knarre. Oh mein Gott, das ist viel zu brutal. Wen wollte schützen mich? Lass das mal. Alles gut und die Sonne scheint. Opa spielt Schach und ich Counter-Strike. Er fragt, muss das sein? Und ich sage nein. Er fragt, ist das leicht? Ich sag, lock dich ein. Er fragt, warum kommt da kein Blut? Ich sag, das ist geschnitten, also kommt da kein Blut. Er sagt, das ist komisch, wenn ich mich schneide, dann kommt da doch Blut. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Ihr wollt's verbieten, toll von euch, aber Amokläufer kenn ich nicht. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Beweise mir das Gegenteil, Amokläufer kenn ich nicht. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Ihr wollt's verbieten, toll von euch, aber Amokläufer kenn ich nicht. Spiele bleiben Spiele, das bleibt alles so wie's ist. Beweise mir das Gegenteil.